7. Zuwanderung und Integration. Mehr erwarten, weniger bieten. Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident. Nord- und südliches Gelände ruht im Frieden seiner Hände. Johann Wolfgang Goethe. Westöstlicher Divan. Der Mensch ist ein territorial orientiertes Wesen. Diesbezügliche Instinkte sind tief in ihm angelegt. Das beginnt bei der eigenen Wohnung, setzt sich fort am Gartenzaun und reicht bis zur Staatsgrenze. Kriegerische Ereignisse, von den Fehden um die Jagdreviere der Steinzeit über die Schlacht im Teutoburger Wald bis hin zum Zweiten Weltkrieg, waren zunächst und vor allem immer Kämpfe um Territorien. Denn daran hing die mögliche Jagdausbeute, hingen die landwirtschaftlichen Erträge oder die Möglichkeiten zur Ausbeutung von Bodenschätzen. Das Territorium war auch die Basis für das Wachsen der Bevölkerung und die Akkumulation wirtschaftlicher und politischer Macht. Daneben ist der Mensch ein gruppenorientiertes Wesen. Die Zugehörigkeit zur einen Gruppe impliziert folgerichtig die Abgrenzung zur anderen. Wer Schalke-Fan ist, kann eben nicht gleichzeitig Bayern-Fan sein. Dabei kann sich der Mensch auf unterschiedlichen Ebenen ganz unterschiedlichen Gruppen zugehörig fühlen. Ob Fußballfan, Parteimitglied, Familienmitglied, Bewohner einer Gemeinde, Angehöriger eines Berufsstandes, Mitarbeiter eines Unternehmens, Angehöriger einer Nation, einer Volksgruppe, eines Kulturkreises oder einer Religionsgemeinschaft. Überall wirkt der Gegensatz von die und wir und schafft Bindung und Solidarität durch Abgrenzung, ist aber stets auch der Ausgangspunkt für Streit, Aggression und Gewalt. Das in der Gruppenzugehörigkeit liegende Bindungs- und Kooperationsverhalten ist neben der menschlichen Intelligenz die wesentliche Quelle seines Erfolgs als Gattung. Es ist allerdings gleichzeitig die Quelle aller Kriege und eines großen Teils der Gewalt, die Menschen gegen Menschen ausüben. Die Kulturleistung der modernen Zivilisation und Staatlichkeit besteht darin, die unaufhebbaren menschlichen Instinkte, die um Territorialprinzip und Gruppenzugehörigkeit kreisen, mit mehr oder weniger Erfolg in staatliche und überstaatliche Organisationen einzubinden. So gelang es dem Römischen Reich rund ein halbes Jahrtausend lang, den Mittelmeerraum und Westeuropa durch die Pax Romana zu befrieden. Auch deren Basis war allerdings die intelligente Gewalt der überlegenen Militärorganisation der Römer. Am anderen Ende der Welt vollbrachte das chinesische Großreich eine ähnliche Leistung. Neuere Großreiche sind die Vereinigten Staaten oder, als halbstaatliches Gebilde, die Europäische Union. Die Aufhebung von Binnengrenzen in staatlichen Organisationen hatte aber immer die Abgrenzung nach außen zur Voraussetzung, und das staatliche Großgebilde war umso stabiler und überdauerte umso länger, je besser die Sicherung der Außengrenzen gelang. Diese dienten nicht nur dem Schutz vor militärischen Einfällen, sondern auch der Zuwanderungskontrolle. Ungesteuerte Zuwanderung konnte zu jeder Zeit staatliche Gebilde gefährden und die Stabilität einer Gesellschaft unterminieren. Das chinesische Kaiserreich hatte deshalb seine chinesische Mauer, die Römer hatten ihren Limes. Beide schützten und sicherten die Reiche für Jahrhunderte. Die USA haben es leichter mit den Weltmeeren links und rechts. Sie bauen jetzt ergänzend für Milliarden Dollar ihren Grenzzaun zu Mexiko aus. Für die EU ist die Frage noch offen, wie sie die Außengrenzen des Schengen-Abkommens dauerhaft sichern will. Zu keiner Zeit waren die Sicherung des Territoriums und die Regulierung von Zuwanderung trivial. Die um diese Fragen entstehenden Verwicklungen bedrohten Staaten und Gesellschaften häufig im Kern und prägten sie tief. Und immer wieder waren sie begleitet von blutigen Orgien und Gewalt. In deutschen Medien wird dies häufig ausgeblendet. Zuwanderungsfragen werden dort oft mit mahnend erhobenem Zeigefinger behandelt und mit einer Attitüde, die wohl am treffendsten charakterisiert wird durch das Sprüchlein »Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb«. Dieser Ansatz ist so unhistorisch wie albern. Umso bedauerlicher ist es, dass sich die deutsche politische Klasse ihre Haltung zu Migrationsfragen weitgehend von Stimmen aus den Medien diktieren lässt. Sie läuft damit Gefahr, sich sowohl vom Kern der Probleme als auch vom Volk zu entfernen. In anderen europäischen Ländern ist die Lage aber nicht viel besser. Der wachsende Zulauf, den rechte populistische Bewegungen in vielen europäischen Ländern zu verzeichnen haben, oder auch die Volksabstimmung zur Zulässigkeit von Minaretten, wie sie in der Schweiz durchgeführt wurde, sind Folgen der überwiegend unhistorischen, naiven und opportunistischen staatlichen Migrationspolitik in Europa. Die großen Wanderungsbewegungen verliefen selten unblutig, es sei denn, die Einwanderer ließen sich auf unbesiedeltem Terrain nieder. Das ist infolge des rapiden Bevölkerungswachstums nicht mehr möglich. Heute würde sich an den Bevölkerungsproblemen Afrikas oder des Nahen Ostens vermutlich nicht einmal das Geringste ändern, wenn Europa 100 oder 200 Millionen Zuwanderer aufnehme. Zitat: Das Schlüsselproblem für die Zukunft bleibt die Vermehrung des Menschen. Wenn der Weltfriede nicht gestört werden soll, muss jedes Volk seine Bevölkerung auf die Tragekapazität seines Landes abstimmen. In einer übervölkerten Welt darf Vermehrung kein Argument für Landnahme sein. Zitat Ende. Dieser richtigen Feststellung von Irenaeus Eibel-Eibesfeld ist eine weitere hinzuzufügen. Auch die natürliche Bevölkerungsabnahme in einem Land oder einer Gruppe von Ländern darf kein Grund zur moralischen oder politischen Rechtfertigung von Immigration und Landnahme sein. Das Territorialprinzip ist unantastbarer Bestandteil staatlicher Souveränität, seine Beachtung hat eine friedensstiftende Funktion. In der globalisierten Welt können Kapital und Güter frei fließen. Doch es ist ganz undenkbar, dass dies auch für Arbeitskräfte gelten soll, denn an diesen hängen Familien, Gesellschaften und Völker. Letztlich hat die Arbeitsmigration der 1960er Jahre eine neue europäische Völkerwanderung in Gang gesetzt, an deren Folgen wir laborieren. Heute wissen wir, dass Fabriken und Dienstleistungen wandern müssen und nicht die Menschen. Das abendländische Europa würde, alternd und schrumpfend wie es ist, in seiner kulturellen Substanz auch gar nicht überleben. Die geografische und kulturelle Grenze Europas ist dabei ganz klar am Bosporus zu ziehen und nicht, wie in vielen Statistiken, an der türkischen Grenze zum Irak und zum Iran.